Na, wie gefällt Ihnen mein Haus? Sehen Sie sich den Yachten an, der Forsythien blühen, der Rhododendron ist mal wieder... Wir sind auf Sendung, Herr Professor. Hä? Auf Sendung. Ach so, Eckmann, holen Sie nochmal Nachschub für den Menschen von Radio Schottland. Liebe Hörer von Radio Schottland, statt in die heiligen Hallen des Instituts für industrielle Produktforschung, kurz IFIP, sind wir von Herrn Professor Götte in den Garten seiner privaten Villa eingeladen worden. Was wollen Sie uns in dieser häuslichen Atmosphäre denn zeigen? Ich meine, was wollen wir testen? Einen dieselmotorbetriebenen Quirl mit der Leistung einer großen Harley Davidson. Aber eben statt zwei großen Rädern nur ein schlanker Quirl. Ja, und wofür? Ja, hier zum Beispiel für Sekt. Hier, Herr, Nein, danke. Lieber kein Sekt. Ich vertrag die Kohlensäure nicht. Aber dafür sind wir doch hier. Geben Sie mal Ihr Glas her. Und jetzt der Quirl. So, Prost. Sehen Sie, mit diesem Dieselquirl rührt man problemlos die Kohlensäure aus dem Sekt. Ja, und auf meinen teuren Anzug, wenn ich das mal sagen darf. Also ich mag ja lieber mit Bläschen. Auch gut, aber ich für meine Persönlichkeit muss sagen, kann ich nicht vertragen. Also lieber nochmal. Meine Hose war auch nicht gerade billig. Aber ist da noch ein einziges Bläschen drin? Seien Sie doch mal ehrlich. Finden Sie sich da noch ein einziges Sektbläschen? Ich finde da noch nicht mal den Sekt. Kein Problem, Eckmann, Nachschub. Jawohl, Herr Professor Götte. Wunderbar, weil ich krieg immer Sodbrennen. Dann dient also dieses Monster von einer Maschine nur dem Rühren im Sekt? Jawohl. Und ist außerdem noch schweineteuer. Eckmann? 399 Euro ohne Mehrzwecksteuer. Gibt es denn da keine Alternative? Natürlich. Einfach mit dem Löffel umrühren. Meine Krawatte! Ach, sie ist wohl ein ganz feiner. Gerührt statt geschüttelt. Das haben wir gerne. Wissen Sie eigentlich, wie Kohlensäure auf Chemikalisch heißt? CO2. Also, ich glaube nicht, dass die Hörer von Radio Schottland... Eckmann, unser Lied! Jawohl, Herr Professor! CO, CO, CO2! Ole, ole! Ich gebe hiermit zurück nach Radio Schottland. Das ist ja nicht auszuhalten hier.